Die führenden Kader der Partei des Staates und der Armee suchten am 28. November zum Tod des höchsten Führers der kubanischen Revolution, Fidel Castro Ruz, die Botschaft der Republik Kuba in der TVJK auf. Kim Jong-nam, Park Bong-joo und weitere hochrangige Funktionäre der Partei, des Staates und der Armee sowie die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche nahmen daran teil. Die Grenze im Namen des Vertreters der Partei der Arbeit Koreas, des Präsidiums der obersten Volksversammlung der Demokratischen Volksrepublik Korea, des Ministerkabinetts der TVJK, des Ministeriums für Volksstreitkräfte, der Abteilung Internationale Angelegenheiten beim Vertreter der Partei der Arbeit Koreas, des Außenministeriums, des Ministeriums für Außenwirtschaft, des Komitees für Bildungswesen, des Komitees für kulturelle Verbindungen mit dem Ausland und des koreanisch-kubanischen Solidaritätskomitees wurden an dem Foto von Fidel Castro Ruz niedergelegt. Die Teilnehmer verharrten in einer Minute des Gedenkens an den Verstorbenen.